Einheit 12. B. Übung 1b. Guten Tag, Frau Jeschke. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Hatten Sie eine gute Fahrt? Ja, vielen Dank. Auf der Autobahn war nur wenig Verkehr. Ich schlage vor, wir gehen gleich in den Ausstellungsraum, damit ich Ihnen einige Waschmaschinenmodelle zeigen kann. Ja, gerne. So, da sind wir. Welche Waschkapazitäten brauchen Sie denn? Das ist verschieden. Am meisten sind wir an Maschinen mit Kapazitäten zwischen 10 und 12 Kilogramm interessiert. Dann sind wir hier genau richtig. Hier haben wir einen Frontlader. Oh, der sieht toll aus. Ist die Bedienung einfach? Die Bedienung ist fast wie bei einer normalen Haushaltswaschmaschine. Und wie viele Programme hat diese Maschine? Sie hat 9 Programme. Hier oben links neben dem Einschaltknopf können Sie die verschiedenen Programme einstellen. Sehen Sie? Ah, ja. Und wo stelle ich die Temperatur und die Drehzahl für die Schleuder ein? Das machen Sie über das Menü. Wenn Sie ein Programm einstellen, leuchten in diesem Display automatisch die Standardeinstellungen auf. Ist eine automatische Dosierung möglich? Ja, dafür gibt es unten 2 Fächer für Behälter mit Flüssigwaschmittel. Die automatische Dosierung stellen Sie auch über das Menü ein. Und wenn Sie nicht automatisch dosieren wollen, füllen Sie das Waschmittel einfach in die Fächer über dem Display. Wenn alles fertig ist, drücken Sie auf den Knopf für den Programmstart neben dem Display. Wie viel kostet so eine Maschine? Dieses Modell kostet 1.875 Euro. Okay. Können wir denn einen Rabatt bekommen, wenn wir mehrere Maschinen abnehmen? Selbstverständlich. Über einen Rabatt können wir reden. Wir haben auch sehr günstige Angebote für Wartung und Service, wenn Sie mehrere Maschinen kaufen. Wenn wir zum Beispiel 4 von Ihren Waschmaschinen warten, bezahlen Sie nur für 3 Wartungen. Und die Lieferung ist kostenfrei. Das hängt davon ab, wie viele Maschinen wir liefern und wohin sie geliefert werden müssen. Gut, darüber können wir später sprechen. Jetzt möchte ich gerne noch diese Waschmaschine anschauen. Sehr gerne.